Diese femme fatale, die wortwörtlich tödliche Frau, ist eine weitere Manifestation einer Weiblichkeit, die für den Mann zur Gefahr wird. Wir begegnen ihr beispielsweise in der Gestalt von Salome, der Tochter der Herodias, die im Tausch gegen einen verführerischen Tanz den Kopf von Johannes dem Täufer fordert. Oder in der von Klytämnestra, die gemeinsam mit ihrem Liebhaber, ihren Mann Agamemnon, den König von Mykene, ermordet. Insbesondere in den 50er Jahren erfuhr die femme fatale eine neue Prominenz. Im schwarz-weißen Bewegtbild. Ihr Aufstieg im Film noir spiegelte die männliche Angst vor den Frauen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Aus Sicht der zurückkehrenden Soldaten, so der Historiker Richard Lingman in seinem Buch The Noir Forties von 2012, waren die während ihrer Abwesenheit in Männerberufen eingesetzten Frauen gewissermaßen zu befreiten Amazonen geworden, die sich auch ohne ihre Beschützer zu behaupten wussten. Eine weitere große Angst der Heimkehrer betraf eine mögliche Untreue der Frau, während der Mann sich heldenhaft für das Land opferte, und nicht zuletzt fürchteten sie, die Frauen könnten Geschmack an ihrer neuen Unabhängigkeit, am Arbeiten und am Verwalten des Geldes gefunden haben. Fußnote: Analog verhielt es sich mit der sogenannten neuen Frau im Weimar der 20er Jahre. 1919 erhielten Frauen in Deutschland das Wahlrecht. Die neue Frau verkehrte in Nachtclubs, kleidete sich pragmatisch, trug Bob und stand für ein progressives Geschlechterverständnis. Der Komponist Friedrich Holländer bildete diese emanzipatorische Selbstbehauptung mit seinem Lied »Raus mit den Männern« von 1926 ab. Performt von der lesbischen Kabarettistin Claire Waldorf. Eine prototypische Vertreterin der neuen Frau und gleichsam die femme fatale im Weimarer Kino war die Schauspielerin Louise Brooks als so verführerische wie ruchlose Lulu in dem auf Frank Wedekinds gleichnamigen Theaterstück basierenden Film »Die Büchse der Pandora« von 1929. Ende der Fußnote.